Die Wissenschaft, ich meine die Kirche, ist nicht von den Naturwissenschaften, sondern von den Gesellschaftswissenschaften, den Geisteswissenschaften, dem ganzen Komplex. Die sind in einer merkwürdigen, doppelten Weise beleumundet. Auf der einen Seite erklärt fast jeder Wissenschaftler oder auch sonstige streitbare Geist, wenn es Konflikte gibt, dass das, was er vorzutragen habe, halt seine Meinung sei und das ist halt eine Meinung sei. Auf der anderen Seite, also kurzum, dass man nichts drauf geben braucht, auf der anderen Seite ist die Wissenschaft im Verhältnis zu allen anderen Meinungen in der Gesellschaft dann schon die Abteilung Expertise, die Abteilung wir machen alles überprüfbar, wir machen alles auf eine intersubjektive Weise, die sicherstellt, dass Ideologie das ist, was die anderen machen. Wir machen Wissenschaft. Ich möchte gerne zeigen, dass es sich so nicht verhält, sondern umgekehrt. Das allerdings ist ein bisschen schwierig. Das sind Bausch und Bogen zu machen, das ein für alle Mal zu machen, über alle Wissenschaften hinweg. Denn eigentlich, wenn man sowas zeigen will, bleibt dann gar nichts anderes übrig, als dass man sich reinbegibt und sagt, dann studiere ich mal die Ökonomie, dann studiere ich mal die Soziologie und befasse mich damit. Oder die Germanistik und befasse mich damit, wie wird da gedacht, was sind hier die Schritte, was sind die Beweise, was sind die Einsichten, die am Schluss herauskommen sollen. Das ist jetzt für einen Abend viel zu viel. Deswegen ist der Verweis und die Betrachtung des Pluralismus dieser Wissenschaft sozusagen eine kleine Abkürzung, ein Hilfsmittel, um auf was hinzuzeigen, was, wenn man es ordentlich durchführen will, natürlich das Studium der Fächer nicht erspart. Der Pluralismus heißt, die Wissenschaften unter sich und jede in sich reden über bestimmte Gegenstände und die Autoren, die Wissenschaftler, die Theoretiker, die diese Gegenstände zu erklären haben, sind sich überhaupt nicht einig über das, was die Sache ist. Das ist erstmal Pluralismus, das Faktum widerstreitender Auffassungen über eine Sache. An der Stelle kommt schon das erste Bedenken, wo ich ein bisschen zugeben muss, dass ich nicht sicher weiß, ob ich das Erscheinungsbild der universitären Wissenschaft eigentlich heute noch richtig treffe. Wie ich studiert habe und wie es dazu ging, da haben sich, und das wusste auch jeder, in der Psychologie die Behavioristen, also diese amerikanischen Psychologen im Gefolge von Skinner, heftig gezofft mit denen, die Freudianer waren, also dem Sigmund Freud, seiner tiefen Psychologie nachgegangen sind, oder denen, die in Erlangen eine kognitive Psychologie gemacht haben. In der damaligen Zeit haben sich die Theoretiker, die gesagt haben, der Schulerfolg der Kinder hängt an der Begabung, scharf gestritten mit denen, die gesagt haben, nein, das hängt an der Umwelt. Dann gab es den Streit Begabung oder Umwelt. Damals haben, das gibt es eigentlich, müsste eigentlich heute noch bekannt sein, haben sich in der Ökonomie, Makroökonomie in dem Fall, die Monetaristen heftig gestritten mit den Keynesianern. Und irgendwie war klar, entweder der eine hat recht oder der andere hat recht, vielleicht haben ja beide nicht recht, aber jedenfalls, die beiden Meinungen sind unversöhnlich. Das könnte man weitermachen auf die höheren Ebenen der Philosophie, da war der große Gegensatz zwischen kritischer Theorie und kritischem Rationalismus. Richtungen, die sich ausgeschlossen haben, die sich als Feinde gesehen und bekämpft haben. Höflich, akademisch, aber doch irgendwie bekämpft haben. Ich weiß überhaupt nicht, ob das Erscheinungsbild in einem heutigen Bachelorstudium überhaupt noch von der Art ist. Ob die Studenten nicht ihr Fach als einen feststehenden Kanon präsentiert kriegen, von Lehrmeinungen, deren Relation untereinander, also deren wechselseitiges sich bestreiten, überhaupt nicht mehr richtig vorkommt. Kann sein, dass das eigentlich, dass das alles, da komme ich noch dazu, wie das geht, dass das alles ziemlich eingeebnet worden ist. Aber eines muss doch auch dem heutigen Akademiker noch geläufig sein. Die Fächer selber haben einen Pluralismus. Es gibt einen Pluralismus der Fächer. Also jetzt will ich nicht unbedingt sagen, der Lehrmeinung innerhalb der Ökonomie, der Lehrmeinung innerhalb der Pädagogik, sondern jetzt will ich ein bisschen sagen, die Fächer selber sind doch ein Pluralismus. Da gibt es die Volkswirtschaftslehre und daneben die Betriebswirtschaftslehre über denselben Gegenstand Wirtschaft. Dann gibt es die Soziologie, von der jeder, der studiert, ganz früh erfährt, die befasst sich sowieso mit allem. Die hat gar nicht einen Gegenstand im Unterschied zu anderen Gegenständen. Und natürlich, jetzt können wir weitermachen, es gibt die Psychologie, es gibt die Pädagogik, es gibt die Kulturwissenschaften und so zu. Aber was für die Soziologie erklärtermaßen geht im Grunde für alle Fächer. Dass sie einen distinkten eigenen Gegenstand haben und was anderes nicht behandeln, kann man gar nicht wirklich sagen. Denken wir an Betriebswirtschaftslehre. Meint man im ersten Augenblick, naja gut, die meinen den kapitalistischen Betrieb, eine Firma. Da wird untersucht, wie die funktioniert, oder da geht es darum, dass man sie gut managt, statt schlecht. Aber kaum hat man sich an das gewöhnt, läuft man durch die Gänge in Nürnberg an der WISO und dann sieht man, heißt sie noch WISO schon? Ja. Zeit. Tempora Mutantur. Also jedenfalls, geht man durch die Gänge, dann findet man welche, die machen Betriebswirtschaft der Organisationen. Dann sagen sie, als Betrieb, wo es darum geht, ja, Gewinn machen, wo es darum geht, mit minimalem Einsatz höchste Ergebnisse zu erzielen. Wenn man das mal als Leitfaden nimmt, könnte man dann nicht auch das Militär als einen Fall der Betriebswirtschaftslehre betrachten und im Grunde die politischen Parteien und so weiter und so weiter. Dann kommt die Volkswirtschaftslehre, die erklärt alles mit dem Gesichtspunkt der Nutzenmaximierung. Kaum bist du bei der Nutzenmaximierung, fällt den Ökonomen selber ein. Vielleicht ist ein Parlament auch eine Form von Nutzenmaximierung und lässt sich volkswirtschaftlich betrachten. Die Liebe jedenfalls ist es. Zwei Partner suchen ihren Nutzen aneinander auf einem speziellen Feld zu maximieren. Das könnte ich jetzt durchgehen und durchnehmen. Es kommt raus, die Fächer tun überhaupt nur so, als hätten sie distinkte Gegenstände. Im Grunde haben sie eine Weise, die Welt zu betrachten. Und da ist die Weise, die Welt zu betrachten, das Feststehende. Und drunter fallen, als Objekt der Betrachtung, kann verdammt viel. Also, die Gesellschaft selbst wird von Geschichte, Ökonomie, Soziologie, Politologie, Literaturwissenschaft, die Gesellschaft als das allgemeine Objekt wird auf sehr verschiedene Weise betrachtet. Und ja, da ist ja schon klar, weil es verschiedene Fächer sind, ist der Standpunkt des Streits, ist der Standpunkt, man kann doch nicht das sagen und das gleichzeitig sagen. Das ist ja fast schon durch die Fächer befriedet. Was ich jetzt als erstes machen will, ist, ich will ein bisschen demonstrieren, wie vielfältig, also wie pluralistisch die Auskünfte sind. Und jetzt habe ich mal einen Gegenstand rausgesucht, das Geld. Ja, man muss ja da ein bisschen Zitate zusammenklauen und dann muss man halt irgendeins nehmen. Jetzt habe ich das Geld genommen. Wer sagt was zum Geld? Und ich will jetzt nicht drüber, nicht sagen, was wäre die richtige Theorie des Geldes. Ich will überhaupt nicht über das Geld reden, sondern ich will darüber reden, wie die Wissenschaft ihr Augenmerk auf diesen Gegenstand richtet. Und da können wir ein bisschen die Fächer durchgehen und in dem Sinn sind die Beispiele gewählt. Ich will vielleicht sagen, ich will eigentlich drei Gliederungspunkte machen. Das ist auf der Rückseite auch erkennbar von dem Zitatenzettel. Beim Seitenwechsel hört sich das Zitieren dann auf. Nach jedem dieser Punkte ist schön Gelegenheit, das bis dorthin Gesagte zu debattieren und kritische Anmerkungen einzubringen. Aber wie vorhin gesagt, auch zwischendurch, ehe jemand seinen Einwand vergisst, soll er lieber Geist sagen, er vergisst lieber ich meinen soll. Also, was sagen die Wissenschaften zu dem Gegenstand Geld? Ich habe es überwiegend aus Wikipedia mir die Definition entnommen. Die VWL: als Geldfunktionen bezeichnet man in der Volkswirtschaftslehre die verschiedenen Formen von Nutzen, die Geld stiften kann. Geld hat Zahlungsmittelfunktion. Unter einem Tausch oder Zahlungsmittel versteht man ein Objekt oder auch ein erwerbbares Recht, das ein Käufer einem Verkäufer übergibt, um Waren oder Dienstleistungen zu erwerben. Geld vereinfacht den Tausch von Gütern und die Aufnahme oder Tilgung von Schulden. Geld ist leicht, Geld ist gut, damit man Schulden machen kann. Geld ist Wertaufbewahrungsmittel, Geld ist Wertmaßstab und Recheneinheit. So. Das lernt man in der Volkswirtschaftslehre, es gilt dort als absolut unbestreitbare Wahrheit. Was fällt auf? Es fällt auf, dass kein Satz sagt, Geld ist dies und das, sondern Geld ist Mittel für irgendwas. Geld kann man gebrauchen für dies, für das, zum Zahlen, zum Aufbewahren und wenn man damit rechnen will, kann man es zum Rechnen gebrauchen. Wichtig ist, hier wird gar nicht auf eine Begriffsbestimmung, auf eine begründete Definition der Sache gezielt, sondern der Gegenstand wird in Verhältnisse der Nützlichkeit gerückt. Und wie es so ist, wenn man einen äußerlichen Bezug zur Charakterisierung einer Sache macht, da haben wir schon einen schönen Grund, warum es Pluralismus in den Wissenschaften gibt. In Beziehung rücken kann man eine Sache zu tausenderlei. Wenn ich gar nicht mehr über sie rede, sondern was ich mit ihr alles anstellen kann, wozu ich sie gebrauchen kann, ja, da ist auf einmal das Feld offen. Gebrauchen kann ich das Geld zum Zahlen, gebrauchen kann ich es zum Tauschen, gebrauchen kann ich es zum Aufbewahren von Wert. Auch an der Stelle fällt es interessant, ja auch Wert aufbewahren. Ja, das wäre ja die Frage. Geld kann man aufbewahren, natürlich kann man auch Milch aufbewahren. Wenn hier steht, es ist ein Wertaufbewahrungsmittel, dann wäre es ja die heiße Frage, was wird denn da aufbewahrt, wenn man Geld in die Schatulle legt? Aber die haben das Problem gar nicht, die drehen es um. Die sagen, Geld ist nützlich, wenn man Wert aufbewahren will. Unterstellen beim Leser, dass er Wert kennt, dass er die Aufbewahrung von Wert als einen Zweck hat. Und wenn man so in der Welt dasteht, dann sagt man, Gott sei Dank gibt es Geld. Wie sonst sollte man Wert aufbewahren? Man merkt auch das noch, wenn man Dinge in Verhältnisse zu anderen rückt, dann appelliert man an ein Interesse der Benutzung. Und vom Standpunkt dieses Interesses der Benutzung aus, ist das so besprochene Ding natürlich eine gute Sache. Aber man denke mal, so würde einer in der Chemie anrücken. Ja, es gibt so ein Kinderlied. Wasser ist zum Waschen da, Fallerie und Fallera, auch zum Zählen Dutzen, Wasser ist Benutzen. Ich weiß nicht, ob das noch bekannt ist. Jedenfalls ist auch nicht mehr bekannt. Also, völlig egal, es geht darum, eine Sache durch das zu definieren, was man mit ihr anstellen kann, wozu sie gut ist, geht in der Gesellschaftswissenschaft als ganz normale, die sagen gleich Begriffsbestimmung durch. Das in einer Naturwissenschaft wäre eine absolute Absurdität. Da weiß jeder, dass man Wasser nicht damit definieren kann, was man damit anstellen kann. Hier geht die Sache durch. Also jetzt haben wir schon eine ganze Menge an ganz einfachen Geschichten. Und ich will nicht sagen, Geld könnte man nicht zum Zahlen benutzen. Ja, das ist nicht die Opposition. Die Opposition ist, dann müsste man überhaupt mal erläutern, worum es beim Zahlen geht. Und dann müsste man erläutern, warum Geld das leisten kann, was man da geleistet sehen will. Aber man macht es sich leicht und ist schnell fertig, wenn man einfach den Begriff einer Sache in eine mögliche Nutzung legt, die man sich von ihr vorstellen kann. So, wie gesagt, es soll gar nicht groß eingestiegen werden in die Weise, in die wir denken, sondern es soll gezeigt werden, wie man zu sehr verschiedenen Bestimmungen einer Sache kommen kann. Wie also der Pluralismus der Meinungen entsteht. Und an der Stelle habe ich schon ziemlich viel geleistet dafür, nämlich, wenn es gar nicht mehr eine Antwort auf die Frage ist, Geld, was ist das? Sondern wenn es eine Frage ist auf Geld habe ich mir hinreichend verständlich gemacht, wenn ich mir vorstellen kann, wozu es alles zu gebrauchen ist. Wenn das der geistliche Standpunkt, die Weite des Herangehens ist, dann liegt ja auf der Hand, dann kann man endlos viel Geldbegriffe produzieren. Hier haben wir schon drei haben wir schon angeboten gekriegt. Jetzt kommt die Soziologie. Ich habe mal was zum Trinken mitgebracht, das muss ich mir jetzt mal wieder. Um die Soziologie. Die sagt, die neuere, über die Soziologie hinausgreifende Systemtheorie abstrahiert den Geldbegriff und sieht darin ein symbolisch generalisiertes Kommunikationsmedium. Da wird auch noch das theoretische Verfahren erläutert, mit dem hier sich dem Gegenstand Geld genähert wird, nämlich man abstrahiert von seiner Bestimmtheit und generalisiert die Sache. Muss man sich auch da mal vorstellen. Das ist theoretisch ungefähr das Umgekehrte von dem, was verlangt ist. Seit den Griechen weiß man, die Bestimmung einer Sache besteht im Genus Proximum und der Differentia Specifica. Ja? In dem nächst höheren Allgemeinen und der bestimmten Besonderheit. Wenn ich Geld definieren will, dann muss ich sagen, was Geld ist. Und die sagen, Geld macht sich ihnen verständlich oder sie können Geld gut verstehen, wenn sie es in was viel Allgemeineres auflösen als Geld ist. Jetzt muss man sehen, ein generalisiertes Kommunikationsmedium. Jetzt steht Geld im Denken der Soziologie auf der Ebene von Verkehrsschildern und der Sprache. So, jetzt wissen die Soziologen, womit sie es mit dem Geld zu tun haben. Sie sagen, sie lassen einfach alles, was am Geld geldmäßig ist, weg und halten was viel Abstrakteres fest. Ja, irgendwie ist es im Verkehr der Menschen etwas, womit einer dem anderen etwas mitteilt. Kommt der Philosoph. In Verbindung mit der Verstandesherrschaft ist die Geldwirtschaft prägend für die Moderne. Die Welt als gigantisches Rechenexempel der kalkulierenden Rationalität wird gemessen im Geld wie die Zeit mit der Uhr. Diese beiden Maßstäbe machen die Moderne erst möglich. Im Geld spiegelt sich der Wert der Dinge wider. Der Sieg des Geldes ist einer der Quantität über die Qualität, des Mittels über den Zweck. Es ist nur das wertvoll, was einen Geldwert besitzt. Somit findet eine Verkehrung statt. Am Ende diktiert das Geld unsere Bedürfnisse, es kontrolliert uns, anstatt uns zu entlasten und zu vereinfachen. Ich habe vielleicht das Leben zu vereinfachen beim Tippen rausgelassen. Indem das Geld mit seiner Farblosigkeit und Indifferenz sich zum Generalnenner aller Werte aufwirft, hüllt es den Kern der Dinge ihre Unvergleichbarkeit aus. Das ist übrigens ein ganz großer Theoretiker des 20. Jahrhunderts, dieser Georg Simmel, Philosophie des Geldes. Was wird über das Geld mitgeteilt? Die ersten Auskünfte, ist auch wieder wichtig, die ersten Auskünfte sind, Geld ist enorm wichtig. Das ist ja auch eine eigentümliche Sorte Denken, dass man über eine Sache, deren Eigenschaften, deren Bestimmungen man sagen will, erstmal sagt, enorm prägend für unsere Epoche. Das kommt gleich zweimal vor. Erst prägend und dann ohne Geld wäre die Moderne nicht möglich. Die Bestimmung, die die Sache kriegt, ist erstmal überhaupt keine inhaltliche, sondern eine, sie ist wichtig. Ansonsten findet hier eine interessante Verdrehung statt. Die Welt als gigantisches Rechenexempel der kalkulierenden Rationalität wird gemessen in Geld wie die Zeit mit der Uhr. Nehmen den nächsten Gedanken noch dazu. Der Sieg des Geldes ist einer der Quantität über die Qualität. Da merkt man auch, Philosophen haben ihre Art, abstrakt zu denken. Es stimmt ja, dass Geld in Einheiten unterteilt ist. Der Euro im Cent, die Mark im Pfennig. Und natürlich mit diesen Einheiten gezählt und zusammengezählt werden kann. Geld ist eine Sache, da geht es schwer um die Quantität, das stimmt schon. Aber es geht doch um die Quantität von was? Von Geld eben. Hier lässt der Philosoph, der lässt die Substanz weg und hält sich ans Prädikat. Oder als Attribut. Geld ist eine Sache, da ist Quantität wichtig, ja. Und dann sagt er, also ist Geld Quantität. Und jetzt steht bei ihm Geld als Quantität gegenüber der Qualität der blutvollen Welt. Die Dinge in ihrer Unvergleichbarkeit, die Dinge mit ihren Farben und ihrer Differenz werden in der Sicht des Philosophen dadurch, dass jetzt die Quantität über die Qualität triumphiert. Wir können ja sagen, das Geld regiert die Welt, ja, so ein Spruch. An sowas appelliert er ja auch irgendwie. Aber dann müssen wir doch sagen, okay, wer oder was regiert also die Welt? Was ist denn das nun, was die Welt regiert? Und es gibt ja eine Antwort. Und die Antwort heißt die Quantität. Und die Quantität regiert die Welt wirklich. Die Quantität von was? Von Geld. Aber da bleibt ja Geld, das zu bestimmen, dem bleibt die Leerstelle. Er hat ja sogar, man merkt ja, das ist auch ein kritischer Gedanke, es findet eine Verkehrung statt. Am Ende bestimmt das Geld über unsere Bedürfnisse. Ja, da ist ja vielleicht auch was dran. Aber wie hält er das Ganze fest? In der Form enorm abstrakten Denkens. Ich denke mir eine Abstraktion über die Sache. Ich löse die Sache in was viel Abstrakteres auf, eigentlich eine andere Variante von dem soziologischen Gedanken. Und wenn ich zufrieden bin, gar nicht die Bestimmtheit dieser Sache zu erwischen, sondern mit irgendeiner Abstraktion dann zu hantieren, wenn ich damit zufrieden bin, dann muss ich sagen, ja, Abstraktionen kann man viele bilden. Ja, der Nächste kommt und sagt, das Geld ist ein Ding, es herrscht die Dinglichkeit. Gibt es übrigens das, das ist keine Erfindung. Gut, es soll ja kein Einstieg in die Philosophie sein, sondern man merkt hier eines, auch der hat seine Weise, den Gegenstand Geld aufzugreifen und ihn in einer total höheren Warte als problematische Sache zu diskutieren. Und die höhere Warte heißt, sollte nicht in der Welt die Quantität über die Qualität herrschen, statt umgekehrt. Und bitte, man möchte immer sehr denken, unser Eins läuft doch auch durch die Welt und schaut sich die an, herrscht jetzt eigentlich die Quantität über die Qualität oder herrscht die Qualität über die Quantität? Muss man jetzt sagen, beides ist Irrsinn? Das ist doch beides gleich verrückt. Nichts davon stimmt. Es herrscht alles Mögliche, aber doch nicht die Quantität. Also gut. Geschichtswissenschaft, eine ganz andere Weise an das Zeug ranzugehen. Aber die meinen natürlich auch nicht, sie sagen irgendwas, was irgendwann mal war und sowieso immer kein Schwein mehr interessiert, sondern die sagen, sie erklären das Geld dadurch, wo es herkommt. Historisch. Naja, was kriegt man gesagt? Begehrte Güter wie Getreide, Muscheln, Kaurischnecken, Silber, Gold wurden in der Vergangenheit als Zwischentauschmittel eingesetzt und hatten so eine Geldfunktion. Da merkt man noch, dann hat der Geschichtswissenschaftler noch die nötige VWL-Bildung und sagt, waren solche Güter allgemein geschätzt und beschränkt, aber in ausreichender Menge verfügbar. Ja, da fängt ihn gleich noch ein, das Geld muss knapp sein, sonst taugt es nichts. Schreibt da auch noch rein, es gilt jetzt für die Kaurimuscheln, die müssen knapp gewesen sein. Ob die es je waren, ist ganz egal. Die Botschaft ist, man erklärt das Geld durch das, was es einmal war, aber nicht mehr ist. Kaurimuscheln, Rinder. Lustige Verfremdung der Wirklichkeit. Man erklärt die Dinge, wie sie sind, dadurch, wo sie herkommen. Auch das kann man machen. Die weiteren Fehler oder Überlegungen will ich alles gar nicht reinmachen. Es reicht mir ja auch schon zu sagen, schaut es euch an, die sagen alle was Verschiedenes über die Sache. Kommt die Psychologie, die natürlich, weil sie ja überhaupt das Verhältnis des Menschen, das problematische und hoffentlich zu glücken, also glückende Verhältnis des Menschen zur Welt zum Thema hat, hat natürlich auch alle Gegenstände, alles Gegenstände der Wirklichkeit kommen in der Psychologie vor. Und was erfährt man in der Psychologie über die Gegenstände? Das Geld in all seinen Formen hat eine herausragende Wirkung auf den Menschen. Man kann Geld für manchen Inhaber schon fast als Ersatzdroge bezeichnen. Geld wirkt auf die gesamte Psychologie des Menschen ein. Aber warum hat Geld eine solche Wirkung auf uns? Dazu muss die Psychologie des Menschen näher betrachtet werden. Das sind schöne Schritte. Also die erste Botschaft heißt erstmal, Geld hat eine enorme Wirkung. Fast, können wir sagen, es ist logisch, ganz ähnlich wie die erste VWL-Definition. Bei der VWL-Definition denkt man von einem Bedürfnis her und sagt, Geld hat einen Nutzen. In der Psychologie denkt man vom Geld her und sagt, es hat eine Wirkung auf uns. Und auch da muss man wieder sagen, wenn wir erstmal bei Wirkung sind, wenn wir die Gegenstände nicht mehr bestimmen, wenn die Gegenstände bestimmt werden, als was sie sind, sondern was sie alles so bewirken, auch da ist Polen offen. Bewirkt alles Mögliche. Manchmal bewirkt es Zufriedenheit, manchmal bewirkt es Frust, manchmal bewirkt es eine Sucht, wieder anders mal Angst und so weiter und so weiter. Wenn es dir bei Wirkungen bist, kann alles Mögliche kommen. Also sagt er, Geld hat eine herausragende Wirkung. Ja, und dann wird ein Extremfall von Wirkung Ersatzdroge benannt. Dann kommt der Satz nochmal. Geld wirkt auf die gesamte Psychologie des Menschen. So, es ist außer Wirkung und weitreichende Wirkung, ist jetzt höchstens noch die Konnotation, die gesamte Persönlichkeit ist davon betroffen. Jetzt kommt die interessante Frage. Aber warum hat Geld so eine Wirkung auf uns? Es wäre fast die Gelegenheit, einen Absprung zu gewinnen und zu sagen, da müssen wir uns mal das Geld anschauen, warum das so eine Wirkung. Eigentlich wäre es doch dann fällig zu sagen, ja, was auf mich so wirkt, das muss doch an dem liegen. Sagt er, hinein. Das liegt an mir. Wenn Geld eine ganz besondere Wirkung auf den Menschen hat, dann müssen wir nicht das Geld studieren, sondern den Menschen. So, jetzt ist er in seinem Feld. Geldpsychologie ist jetzt ein spezieller Fall von Erforschung der menschlichen Seele. Und da kommt dann alles Mögliche von wegen Hirnforschung, Belohnungssysteme, chemische Vorgänge und so weiter. Mehr zum Scherz habe ich noch den Sechser dazu genommen, den sechsten Punkt, die Literatur- und Kulturwissenschaft. Aus folgendem Grund, weil sich die Literaturwissenschaft in den letzten Jahren, Jahrzehnten vielleicht, unter dem Einfluss dieser postmodernen Philosophen ursprünglich, zu einer universellen Wissenschaft der bedeutungsbeladenen Zeichensysteme ausgeweitet hat. Es ging schon los, erst haben sie gesagt, sie erforschen Literatur, und dann haben sie gesagt, warum ist ein eigentlicher Telefonbuch keine Literatur? Oder vielleicht ist es ja doch eine. Da hat die Wissenschaft durch ihren Ansatz erst einmal ihren Gegenstand verloren und wieder suchen müssen. Und das haben sie dazu expandiert, dass sie gesagt haben, nein, sie sind überhaupt ein Unterfall, also Literatur ist ein Unterfall der Wissenschaft von dem bedeutungsvollen Zeichensystem, von den kulturell vermittelten Bedeutungen. Na gut, jetzt kommt einer, das ist jetzt aus der SZ, ist anlässlich eines Schirmacherbuches zum heutigen Kapitalismus, steht alles ein bisschen analog und parallel zu dem Vogel, dem Literaturwissenschaftler Vogel, der vor zwei, drei Jahren im Rahmen der Finanzkrise ein Buch rausgebracht hat, das Gespenst des Kapitals. Da muss man mal reinschauen, da steht kein Wort von Kapital. Also es ist damit ganz anders suggeriert, aber nämlich so, wie es hier steht. Experten der Ethnographie und der Literatur sind gewohnt, behauptete Sachverhalte und vermeintlich Unverrückbares als Fiktion, als Narration wahrzunehmen und zu deuten. Darum provoziert sie der heutige Kapitalismus, der sich seit dem Fall des Kommunismus wie ein alternativloses Naturgesetz gibt. Dass sich hinter seinem unbedingten Geltungsanspruch eine gesellschaftliche Konvention verbirgt, die gemacht und gewollt und in einen tiefgreifenden Sinnzusammenhang eingebettet ist, den es zu erfragen, auszulegen und in Kontexte zu setzen gilt, kommt dem angestammten Metier jener eigentlich fachfremden Exegeten nahe. Man muss den Kapitalismus auch zu lesen verstehen. Wenn schließlich auch Geld nur eine Information ist, wenn auch eine ganz besondere, verdinglicht und virtuell zugleich, und mit einer verbindlichen Wertaussage, dann verlangt es erst recht nach Interpreten, die mit vieldeutigen Zeichen und Sprachen umzugehen wissen. Also, das ist schon ein Ding. Die Schriftfolge heißt, der Kapitalismus gibt sich heute wie ein Naturgesetz. Da braucht es kritische Geister, die dahinter blicken. Das könnte man ja noch gelten lassen und sagen, ja, der Kapitalismus steht heute wirklich wie ein Naturgesetz da, und es wäre schön, wenn es mehr kritische Geister gäbe, die das mal in Frage stellen würden und fragen würden, worauf diese Unverrückbarkeit eigentlich beruht und ob die Ordnung diese Unverrückbarkeit überhaupt verdient. Wäre nicht verkehrt. Nur wie geht's hier weiter? Also, ja, der behauptet da, wie eine Geltung, wie wenn er ein Naturgesetz gibt, wäre. Es braucht welche, nicht jetzt, die den kritisieren und sagen, die Scheiße kann abschaffen, sondern es braucht welche, die in der Lage sind, dieses System als Produkt einer gesellschaftlichen Konvention zu durchschauen, die so ist, wie sie ist, aber nicht so sein müsste, wie sie ist. Den tiefreichenden Sinnzusammenhang aufzudecken, aus dem diese Ordnung gewachsen ist, und sie dann in den kulturellen Kontext einzubauen, einzubetten, in den Kontext zu setzen, der ihr einen Sinn gibt. Muss man mal sehen. Die ganze Infragestellung, die hier gemeint ist, ist eine, man muss sehen, dass das auch bloß gesellschaftlich produziert ist. Und wenn man das verstanden hat, dann kann man ja aus dem guten Sinn dieser Konventionen raus die Sache wieder gerade für so naturgesetzlich unverrückbar halten, wie man vorher damit angefangen hat. Aber alles das war mir jetzt eigentlich wurscht. Wichtig war mir, wenn Geld auch nur eine Information ist, dann braucht es Interpreten, die mit vieldeutigen Zeichen und Sprachen umzugehen ist. Man sich das mal vorstellen, wie da gedacht wird. Wenn Geld eine Information ist, man merkt, dieser Denker hier schließt sich so ein bisschen an den Luhmann an, den ich vorhin hatte, ein generalisiertes Kommunikationsmedium. Geld ist Information, ein Fall von übelsten abstrakten Denken. Geld ist Information, jetzt ist Geld dasselbe wie irgendein Bit und ein Byte oder eine Universitätsbibliothek. Eine Information. Jetzt denkt man, eine Information ist was? Da kriegt man was gesagt, damit man sich auskennt. Beim Verkehrszeichen, rechts abbiegen. Jetzt kommt er und sagt, wenn es eine Information ist, ja dann braucht es welche, die in der Lage sind, mit vieldeutigen Zeichen umzugehen. Also das ist ja eine Information, die informiert überhaupt nicht. Das ist eine Information, die gibt Rätsel auf. So, das ist jetzt dann das Feld der Interpreten. Das ist das Feld der Literaturwissenschaftler. Die dürfen den Kapitalismus oder die dürfen das Geld als einen Informationsträger mit rätselhafter Information lesen und jetzt über das Rätsel dieser Information reflektieren. Ich weiß nicht, in welchem Umfang oder Maß, was ich da jetzt vorführe, würde ich natürlich super abkürzen und eben auch mit Wikipedia-Definitionen, weil man ja nicht einsteigen kann in fünf Fächer auf einmal. Ich weiß nicht, ob wer heute an unseren philosophischen Fakultäten studiert, sich von dem, was ich da gesagt habe und zu zeigen versucht habe, an irgendwas erinnert fühlt, wie es zugeht in der Uni. Oder ob es wie eine totale Verzeichnung erscheint. Also wenn der Eindruck entsteht, es wäre eine Verzeichnung, es wäre ein billiger Verriss, dann lasst es hören und legt Einspruch ein, dann kann man vielleicht noch sehen, wie man da näher dahinter kommt. Was ich bisher habe, ist, ich habe so ein bisschen demonstriert, wie viele Meinungen und wie viele fachspezifische Ansichten es auf einen Gegenstand, den ja nun wirklich jeder kennt, das Geld, in der Wissenschaft so gibt. Ich habe sozusagen das Faktum pluralistischer Auffassungen demonstriert. Jetzt könnte man ja noch sagen, das Faktum des Pluralismus wäre noch keine Schande. Na, es wäre halt das Dokument, die Wissenschaftler sind sich noch nicht einig. Sie haben noch nicht rausgefunden, was das Geld wirklich ist. Da meint halt der eine noch dies und der andere noch jenes, weil sie in ihrem Forschungsprozess und in ihrem Diskussionsprozess noch nicht zu Potte gekommen sind. Es ist keine Schande und es ist ja auch an der vordersten Front der Naturwissenschaften so, dass es da einen faktischen Pluralismus gibt. Übrigens nur an der vordersten Front, nur solange die Sachen nicht gesichert sind. Da ist die Frage, ob die Theorie der Materie oder die Theorie der der Glementata, also ob die mit einer Stringtheorie fortzusetzen wäre oder mit was anderem. Da gibt es bis ganz vor kurzem gab es die Debatte, ist diese Sixteilchen eigentlich eine Notwendigkeit oder doch bloß eine Vermutung? So, und irgendwann ist es geklärt, es ist also keine Vermutung, sondern dann steht es dann mal wieder fest. Und die Naturwissenschaft verfügt in all ihren Fächern über einen feststehenden Kanon von das ist gesichertes Wissen. Und dann gibt es die Grenzen, an denen offene Fragen existieren. Aber es sind eben die Grenzen, an denen offene Fragen existieren, im Unterschied zum Zentrum der Physik, sagen wir. In der Gesellschaftswissenschaft gibt es nicht dieses breite, den breiten Korpus von unbestrittenem Wissen und irgendwelche vorderen Fronten, an denen dann doch gestritten wird. Sondern in der Natur, in der Gesellschaftswissenschaft ist die Uneinigkeit über die Sache eigentlich das Allgemeine. Und da gab es Zeiten, da haben die Wissenschaftler, in meinem Fall Philosoph, der Immanuel Kant, ist jetzt also schon ein paar Jahrhunderte her, da gab es jedenfalls eine Zeit, da haben die daran gelitten, dass die sich in der Philosophie immer nicht, dass die nicht zu unbestreitbaren Ergebnissen gekommen sind. Ja, da gibt es dieses wunderschöne Zitat aus der Einleitung zur Kritik der reinen Vernunft. Ich muss nicht unbedingt vorlesen, aber haben wir die Zeit. Ja. Also der sagt, dass der Metaphysik ist das Schicksal bisher noch so günstig nicht gewesen, dass sie den sicheren Gang einer Wissenschaft einzuschlagen vermocht hätte. Konnte immer sehr komplizierte Sätze bilden. In ihr muss man unzählige Male den Weg zurücktun, weil man findet, dass er dahin nicht führt, wo man hin will. Und was die Einhelligkeit ihrer Anhänger in Behauptungen betrifft, so ist sie noch so weit davon entfernt, dass sie vielmehr ein Kampfplatz ist, der ganz eigentlich dazu bestimmt zu sein scheint, seine Kräfte im Spiegelgefechte zu üben, auf dem noch niemals irgendein Fechter sich auch nur den kleinsten Platz hat erkämpfen und auf seinem Sieg einen dauerhaften Besitz hat gründen können. Es ist also kein Zweifel, dass ihr Verfahren ein bloßes Herumtappen und, was das Schlimmste ist, unter bloßen Begriffen sei. Dieser Philosoph war noch der Meinung, die Wissenschaft müsste zu einer, die Philosophie, und aus der sind ja die ganzen Geistes- und Gesellschaftswissenschaften dann heraus entstanden, die Philosophie müsste erst noch zu haltbaren Ergebnissen kommen. Und diese Unzufriedenheit mit den Resultaten, nein, so muss ich meinen Satz machen, damit der Pointe rauskommt, überwunden hat man im Laufe der Zeit nicht diesen Zustand des Unwissens. Überwunden hat man die Unzufriedenheit damit. Heute lebt man damit und hält es für völlig normal, dass gesichertes Wissen nicht zustande kommt. Dabei ist eines wichtig. Wissenschaft ist nicht Meinung. Man muss richtig heutzutage, die Welt ist so verrückt geworden, man muss richtig daran erinnern, dass es so ist. Jeder verteidigt seine Theorie mit dem Argument, es ist bloß meine Meinung, wenn es darauf ankommt. Aber wenn die Studenten dann studiert haben und ihren Abschluss in der Tasche haben, dann sind sie die Experten dieser Gesellschaft für Wirtschaft, Erziehung, die Seele des Menschen und wie man sie traktieren muss. Jeder Student muss einen Korpus von Theorien lernen. Auch das widerspricht dem Standpunkt der dualen Meinung. Mit welchem Recht verlangen die Professoren, dass man die und die und die Theorie lernt, wenn es bloße Meinung ist? Dann soll es doch mehr sein. Jeder neue Wissenschaftler muss sich im Fach präsentieren, wenn er Doktorarbeit schreibt, indem er zeigt, dass er den Stand des Fachs drauf hat. Ja, wenn es bloß Meinung wäre, im Sinn von, ja, ja, der eine denkt dies, der andere jenes, wie es halt am Biertisch so zugeht. Mit welchem Recht sollen die etablierten Wissenschaftler verlangen, dass man ihren Senf zur Kenntnis nimmt, wenn man was Neues sagen will? Nach der einen Seite hin beansprucht die Wissenschaft dann schon eine gewisse Autorität. Aber wenn es darum geht, mit dem Pluralismus, also mit dem offensichtlichen Faktum, dass man zu einer einheitlichen Auffassung, also zu einer haltbaren Auffassung nicht gekommen ist, wenn es darum geht, sich dem zu stellen, dann geht das Streben der Beteiligten nicht dahin, den Zustand des Unwissens zu überwinden und die Richtigkeit der eigenen Theorie zu begründen, sondern das Streben geht dahin, den Streit zu schlichten. Ich weiß auch nicht, ob das zum Erfahrungsschatz gehört. Ich glaube kaum. Aber da kommen jetzt ja, der Stoff dazu kommt ja jetzt. Es ist per se schon ein großer Fehler, den Mangel an haltbarem Wissen in einen Mangel an Konsens unter den Wissenschaftlern zu übersetzen. Ja, im ersten Fall leidet man daran, dass man nichts weiß. Im zweiten Fall leidet man daran, dass man sich nicht einig ist. Letzteres ist schon viel leichter zu erreichen als ersteres. Dann muss man Wege finden, wie die Theorien untereinander zu einer Koexistenz finden und nicht ja, das Fach sprengen. Schauen wir den Zitatezettel auf dieser Seite 2 an. Ja, lassen wir mal den Gliederungspunkt 1, das ist vielleicht ungeschickt gegliedert. Den lassen wir mal, den stellen wir zurück. Und bei 2, da war ich jetzt gerade schon. Statt um die Wahrheit der Erklärung sorgen sich die Wissenschaftler um die Einheit des Fachs. Mangel an Wissen bekämpfen sie als Mangel an Konsens. Jetzt geht es darum, einen Konsens zu finden. Und da ist die erste Weise, einen Konsens zu finden, die, dass jeder Wissenschaftler verdammt bescheiden auftritt. Wer was Neues in die Diskussion wirft, versichert die Scientific Community dessen, wie unfertig sein Zeug ist, wie ungesichert, wie vorläufig die Einschätzungen und Schlussfolgerungen sind, die man da zu präsentieren gedenkt. Und eigentümlich, das hält niemand für einen Anlass, wenn es denn so ist mit den eigenen unfertigen Ideen, dass man noch eine Weile das Maul hält, bis man sicher weiß, was man zu sagen hat. Sondern das ist die Weise, wie man sein eigenes Elaborat im Fach etabliert. Ich versichere meine Mitdiskutanten, ich versichere die etablierte Fachwelt dessen, wie unsicher ich mir bin, dass niemand die Fragwürdigkeit meiner Thesen so kritisch sieht wie ich selbst. Und es ist nicht die Weise, wie man sagt, da ziehe ich sie dann lieber zurück, die These, sondern es ist die Weise, wie man sie durchsetzt. Ich bin bescheiden, ich behaupte ja gar nicht, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben. Dann möchte ich aber, dass die Kollegen über ihr Zeug dasselbe sagen. Dann verlange ich auch, dass die Kollegen mit ähnlicher Bescheidenheit über ihre Sachen denken und reden und deswegen meines als einen möglichen Beitrag zum Fach gelten lassen. Junge Wissenschaftler kommen heute überhaupt nicht mehr auf die Idee zu sagen, ich habe was anderes, was Kritisches, was gegen die etablierten Auffassungen gerichtet ist, herausgefunden. Ich will meins hinsetzen und die Irrtümer wegräumen. Argumentationen finden überhaupt nur statt, um das eigene auch zu platzieren, um dem eigenen auch ein Plätzchen zu sichern. Und das schönste und gängigste Argument ist dabei, dass man eben, das erste habe ich jetzt gerade gesagt, bloß einen Ansatz hat. Das ist ein Ansatz, was ich da habe, was ich da zu bieten habe. Ein Ansatz, nur ein Ansatz. Oder, zweite Variante, das ist ein Aspekt. Immer mit nur ein Aspekt. Man merkt schon, wenn einer sagt, das ist nur ein Aspekt, das ist ein Verteidigungsargument für eine Theorie. Man nimmt den Allgemeingültigkeitsanspruch zurück und will den Gültigkeitsanspruch dadurch vertreten haben. Ich sage ja gar nicht, dass ich wüsste, was die Sache als solche ist. Ich sage ja nur, aus meiner Perspektive sieht sie so aus, ein Aspekt. So als ob die Sachen so viel Sichtweisen bieten würden, wie die Theoretiker Aspekte erfinden. Dabei ist es noch wichtig zu sehen, wäre es wirklich das Rationelle, was man bei Aspekt denken kann, nur eine Teilbetrachtung der Sache. Ein Politologe analysiert den Staat, aber nimmt sich nicht die ganze Sache vor, sondern nur den Sozialstaat oder nur den Rechtsstaat oder nur den Steuerstaat. Ein Ökonom nimmt sich das Wirtschaften vor, aber betrachtet mal nicht die ganze Sache, sondern nur den Zins und die Finanzwirtschaft. Wenn es so wäre, dann bräuchten die sich nicht dessen zu versichern, das ist ja nur ein Aspekt. Jeder würde von vornherein hören, ja, das ist ein Teil des Gegenstands. Und eine Betrachtung eines Teils bestreitet die Betrachtung eines anderen Teils an und für sich nicht. Man bräuchte überhaupt die Deklaration, das ist bloß ein Aspekt nicht. Die Deklaration ist überhaupt nur fällig, weil die Theorie die andere bestreitet. Dann aber ist die Zurücknahme in bloß ein Aspekt auch einfach unsauber, unkorrekt. Zweiter Fall, wie zwischen den Theorien Frieden gestiftet wird. Und da sind wir, glaube ich, ziemlich nahe an den Bachelorstudiengängen und wie man da mit der Wissenschaft bekannt gemacht wird. Das sind die Kompendien. Theorien, die sich fundamental ausschließen, die sich fundamental bestreiten, werden einfach friedlich in einem Kompendium hintereinander hingeschrieben. Freud hat einen wichtigen Beitrag zu unserer Sicht der Seele gemacht, uns Kinder auch. Und wenn man jeder Theorie ihre Spitze abbricht, ihre Eigentümlichkeit, das, woraus ihr angekommen ist, wegmacht, wegstreicht, ja, dann kann man sie ja prima hintereinander aufreihen. Wenn wir bei uns Kinder vergessen, dass er den Mensch und sein Verhalten über ein angelerntes Reizreaktionsschema erklärt, dass er an der Konditionierung von Ratten studiert hat. Und wenn wir auf der anderen Seite vergessen, dass die Erlanger kognitiven Psychologen eine hohe Meinung von der Entscheidungsfähigkeit des Selbst haben, wenn wir beides weglassen und unter der Rubrik Beiträge zu unserem Verständnis dessen, wie unser Verhalten gesteuert wird, aufsummieren, dann passen die Theorien, die sich total widersprechen, irgendwie auch ganz gut zusammen. Wunderbarer Fall dieses Spiels ist passiert mit dem Anlage-Umwelt-Argument aus den, was auch 70er, 80er Jahre, wie das halt üblich war, dass da so gestritten worden ist um die Frage, ob die Schüler, ob der Schulerfolg oder Misserfolg der Schüler in der Schule sich aus ihrer Begabung oder aus der Umwelt, mit der sie konfrontiert worden sind, erklärt. Und man merkt schon, die einen, also das hört man auch gleich raus, die einen, das sind die Anhänger der begrenzten Bildbarkeit des Individuums. Die sagen ja, aus manchen Holzköpfen ist einfach nichts rauszuholen und da soll sich die Lehrer und die Schule mal kein Gewissen draus machen, das ist eben so. Begabung. Die haben dann natürlich schnell die Neigung, in die Genforschung einzusteigen und Zwillingsforschung zu machen und lauter so ein Zirkus, die eben darauf zielen, wie könnte man eigentlich der Begabung habhaft werden. Die anderen, die sagen, es ist die Umwelt, die vertreten das Gegenteil auch mit auch der Intention nach. Die sagen, ja, es kommt halt darauf an, dass man die Kinder mit einem anregenden intellektuellen Milieu umgibt, dass man sie fördert, es kommt darauf an, dass man sie ermutigt zum Lernen, es kommt darauf an, dass sie halt viel Angebote kriegen. Und Kinder, die da in trostlosen Verhältnissen aufwachsen, kommen nicht weit, weil die Umwelt ihnen einfach keine Anregungen gibt. Man merkt schon, die sind auf dem Stand, die stehen auf dem Standpunkt. Die Bildbarkeit ist nicht das Problem, das Problem ist die Bemühung, die die Gesellschaft und die Kinder macht, jedenfalls und manche. Die haben sich auch politisch bekämpft, ursprünglich. Inzwischen stehen die hintereinander im Lehrbuch und man hat sich geeinigt, 65 zu 35. Theorien, die das einfach das Gegenteil von anderen sagen jetzt, die eine hat zu 35% Recht, die andere zu 65%. Ich muss zugeben, ich weiß nicht einmal, wer die 65 gekriegt hat oder die 35 gekriegt hat. Weiß es wer? Ha? Egal. Ganz entschieden ist hier niemand. Macht dann ja auch nichts. Haben sich, es bleibt also nicht beim faktischen Pluralismus im Sinn von, es ist eben so, die sind sich nicht einig, sondern es ist was ganz anderes. Die Wissenschaftler haben einen Kodex entwickelt, eine Verkehrsform, so heißt ja auch die Überschrift des Vortrags, eine Verkehrsform entwickelt, wie sie mit ihren widerstreitenden Theorien umgehen, so dass sie sich nicht streiten müssen. Sie suchen Frieden zu stiften zwischen dem Streit. Und das Erste, die modernsten sagen es dann noch ausdrücklich, und opfern dafür das, worum sie überhaupt streiten, den Gegenstand. Also anders noch. Das ist ja vernünftig und rationell, dass man, wenn man über eine Sache nicht der gleichen Meinung ist, dass man dann über die Sache streitet. Die Wissenschaft hat jetzt Wege des Streits entwickelt, in denen sie die Einheit des Fachs rettet um den Preis der Einheit des Gegenstands. Am Schluss gibt es 1000 Aspekte des Geldes, aber Geld kommt nicht mehr vor. Das Fach oder die Fächer kommen miteinander aus. Aber die einheitliche Sache, um die gestritten werden müsste, kürzt sich raus. Die Postmodernen sagen das ausdrücklich. Die sagen, die Sachen sind überhaupt die Perspektiven, unter die wir sie nehmen. Manche gehen dann wandern radikal und sagen, ohne meine Perspektive gibt es die Welt gar nicht. Aber das ist schon sehr radikal. Aber das Grundmuster ist, um den Frieden der Theorien zu stiften, opfert man den Gegenstand. Und jetzt muss man mal den Spieß andersrum drehen. Ja, wenn es den einheitlichen Gegenstand nicht gibt, dann braucht man sich gar nicht streiten. Dann braucht man auch sein Zeug nicht als Aspekt deklarieren. Wenn es den einheitlichen Gegenstand, über den verschiedene Meinungen kursieren, nicht gibt, dann braucht man sich gar nicht streiten. Wenn man sich aber streiten muss, dann darf man sich nicht so streiten. Ich weiß nicht, ob es den Leuten um Frieden in der Wissenschaft geht. Geht es ihnen nicht vielmehr darum, ihre eigene Stellung in der Wissenschaft zu behaupten, ohne mit dem anderen streiten zu müssen? Ohne den anderen bestreiten zu müssen. Das ist die Leistung für das, jetzt sagen wir mal, für die Psyche des Einzelwissenschaftlers, der sich in der Konkurrenz der Fächer schlagen will, etablieren will, vorankommen will. Aber aufs Ganze gesehen, was leisten diese Kategorien? Sie führen eine Art der wechselseitigen Relativierung ein, die den Widerspruch von bestehen lassen und nicht gelten lassen zugleich etabliert. Ja, wenn ich sage, das ist bloß, deine Theorie ist bloß ein Aspekt, es ist die Kombination von ich lasse sie gelten und ich lasse sie nicht gelten. Das stiftet den Frieden im Fass. So können die, die sich natürlich wechselseitig schon für die größten Blödsinn erhalten, als Fachvertreter dann auch wieder umgekehrt miteinander auskommen. Tisch legt und zeigt, welche Theorie machen, befolgt man. Gefordert ist damit nicht mehr Wahrheit der Theorien, sondern Nachvollziehbarkeit ihrer Entstehung. Sage, wie du zu deinen Ergebnissen gekommen bist, das kann man verlangen im Streit der Theorie. Ob es stimmt oder nicht, das kann man nicht entscheiden. Das mag keiner entscheiden. Damit, mit der Frage, mag sich überhaupt niemand befassen. Sage mir, wie du dazu gekommen bist. Natürlich interessante, absurde, naja, lieber vorweg. Sag mir, wie du dazu gekommen bist, Wissenschaft rechtfertigt sich nicht mehr über Wahrheit, sondern über Wissenschaftlichkeit, über das Verfahren. Und da haben wir jetzt natürlich dann ein wunderbares Bekenntnis. Die Wissenschaftler selber konzentrieren, ja bestehen darauf, dass das, was sie erarbeiten, ein tautologisches Geschäft ist. Sie versichern ihre Kundschaft, ihre Leser oder ihre Zuhörer dessen, dass bei ihnen todsicher nichts anderes rauskommt, als was sie vorher reingesteckt haben. Nur was in ihrer methodischen Vorentscheidung steckt, das ist das, was dann hinten auch rauskommt. Das kann man überprüfen und da sind sie dann stolz drauf, das kann man zeigen. Bei mir, ich habe nichts unerklärt hineingeschmuggelt, sondern ich habe nur mein methodisches Vorurteil betätigt und mich dabei konsequent an es gehalten. Ich weiß nicht, ob es euch geläufig ist, hat jemand mal Doktorarbeiten lesen müssen? Ich will jetzt nicht die Doktorarbeiten in der Medizin oder so. Ich meine schon die, die dann auf 300 Seiten haben. Die soziologischen, philosophischen und so weiter. Tödliche Langeweile macht sich mal. Unerträgliche Langeweile. Warum? Weil alles dreimal dort steht. Der erste Teil heißt methodisches Selbstverständnis, methodische Vorentscheidungen, der gewählte Forschungsgang. In dem steckt alles drin. Da muss gesagt werden, was die eigene Absicht ist, welches erkenntnisleitende Interesse man verfolgt. Übrigens auch das, dass man die wissenschaftliche Wahrheit als Produkt eines parteilichen Interesses präsentiert, stört niemanden. Ja, ich als Kapitalistenfreund, ich sehe die Welt so. Ich als Gewerkschafter sehe sie so. Im Interesse, das wird natürlich hoch ausgedrückt, im Interesse einer Gerechtigkeit im Arbeitsleben habe ich mir vorgenommen, die Fragen der Lohnentwicklung über die Jahrzehnte unter dem Gesichtspunkt der Verteilungsgerechtigkeit zu betrachten und die Akzeptanz dieser Ergebnisse empirisch zu untersuchen. Na, hört schon alles raus. Man weiß schon, das ist einer, der ist für die Gewerkschaften, der ist der Meinung, die Arbeiter werden natürlich in der Regel ziemlich schlecht behandelt, der ist der Meinung, sie müssten besser behandelt werden, der ist der Meinung, die sollten das nicht akzeptieren, sie akzeptieren es aber, und jetzt sucht er in der Akzeptanz, die er ja untersucht, die Brüche. So, das hört man alles schon raus und das schreibt er auch alles schon hin. Und dann kommt die Durchführung. Und was ist die Durchführung? Da werden jetzt Interviews gemacht und da wird Material ausgebreitet, vielleicht andere Forschungsergebnisse eingebracht. Und was kommt da drin vor? Alles genau das, was in dem Vorspann als das nehme ich mir vor, darum geht es mir, das will ich näher untersuchen. Und das wird dann näher untersucht. Da steht es selber nochmal da. Jetzt halt Substantien durchführen. Und wenn die Durchführung fertig ist, dann kommt eine Schlussfolgerung. Und was steht da drin? Humanistin unter dem Gesichtspunkt, ja, das ist alles sehr problematisch und erfordert vor allen Dingen weitere Forschung. Deswegen, wer nicht muss, liest Doktorarbeiten auch nicht. Übrigens lustig, ganz vor ein paar Wochen habe ich vor ganz konservativer Seite für diese Überlegungen einen richtigen Zuspruch gekriegt. Dieser Kaube aus der FAZ hat mal in dem Wissenschaftsteil der FAZ geschrieben, wäre Peter Sondi heute eigentlich noch promoviert worden. Und Peter Sondi war, Peter Sondi, SZ-Sondi, war ein ganz großer Germanist in den 60er Jahren. Und der hat halt für die damalige Zeit wegweisende Geschichten für die Literaturwissenschaft aufgeschrieben. Und zwar alles auf 60 Seiten, ohne Zitate und ohne Belegstellen und schon gleich ohne Methode. Und das ist völlig klar, der würde heute nicht mehr probiert. Damals war das wegweisend. Und da hat sich dieser konservative Autor aufgeregt und gesagt, bloß noch leere Stroh wird gedroschen und so weiter. Gut. Hängt aber alles zusammen mit der Methodologisierung des Denkens. Dass sich eben Theorien zu rechtfertigen haben über die Darlegung des Weges, wie der Autor zu seinen Resultaten gekommen ist. Nochmal, er muss nicht die Resultate verteidigen, dass sie stimmen, sondern er muss den Weg darlegen, die Entscheidungen, die unterwegs zu treffen waren, mit denen er zu seinem Ziel gekommen ist. Und das ist ein Bekenntnis der Wissenschaft dazu, dass es alles ein tautologisches Geschäft ist. Nur was sie vor dir reinstecken, kommt hier nicht mehr raus. Dann können sie natürlich wunderbar streiten. Dann kann der eine sagen, ich als normativ argumentierender Politikwissenschaftler muss dir als empirischen Sozialforscher natürlich widersprechen. Was sagt der empirische Sozialforscher? Aber mir als empirischen Sozialforscher kannst du als normativ argumentierender Politikwissenschaftler sowieso nicht widersprechen. Und dann kommt einer und sagt, und ich bin ein verstehender Hermeneut. Und ich sehe es nochmal ganz anders als ihr zwei. Und wir treffen uns alle sowieso überhaupt nicht mehr. Weil wir ja gar nicht mehr über die Sache reden, sondern jeder überhaupt von sich sagt, dass er nur ein in Form der Methode gewähltes Vorurteil betätigt und auch nur als Betätiger dieser Vorentscheidungen sich kritisieren und prüfen lässt. Jetzt kürze ich es ab. Der Streit, konnte es ja praktisch absehen, ne? Der Streit verlagert sich auf die Ebene der Philosophen und Wissenschaftstheoretiker in den Streit der wissenschaftlichen Methoden. Dann gibt es eben den Streit zwischen dem kritischen Rationalismus der Frankfurter, dem kritischen Rationalismus von Popper mit der Frankfurter Schule oder den Streit der Postmodernen mit den nicht so Postmodernen. Und der geht um die Frage, was ist die richtige Methode? Und jetzt ist man endgültig weg vom Gegenstand. Beim Gegenstand, da hat ja jeder noch den Gegenstand einer gemeinsamen Erfahrung. Man kann sagen, Geld eröffnet den Zugang zu allem Käuflichen. Geld ist deswegen der wichtigste Zweck in aller ökonomischen Tätigkeit. Man kann sagen, Geld ist doch, wenn man genug davon hat, selber eine Geldquelle. Da kann der andere sagen, ja, das stimmt, das ist auch meine Erfahrung. Und dann kann man sich über die Erklärung davon streiten. Wenn man jetzt völlig weg ist von den Gegenständen, auf der Ebene der Philosophie sagt, was ist die wahre Methode, dass es dort endgültig unentscheidbar ist, ist gerecht. Weil es ja wirklich keinen Anhaltspunkt in der Sache mehr gibt, was man wie, warum sehen soll. Das war jetzt der große zweite Teil. es bleibt nicht beim Pluralismus der Auffassungen, sondern der Pluralismus wird von einem bloßen Faktum, dessen, dass man sich eben nicht einig ist, zu einem gewollten Verhältnis, zu einem, tja, es wird eine Einheit der Fächer gestiftet, übers Opfer der Einsicht in die Wirklichkeit. Und dieser Praktiken bedienen sich alle, die an der Uni was werden. Wer heute an der Universität auftritt und sagt, entschuldigen Sie, Herr Professor, was Sie sagen, stimmt nicht. Ich habe hier folgende Argumente. Der kriegt als erstes gesagt, wo ist denn Ihr Methodenbewusstsein? Sie können doch nicht so naiv über die Wirklichkeit reden. Ich weiß nicht, ist das verzeichnet? Ist das verzeichnet? Ja, ich sag bloß, das ist doch der Feierabend, hat vor 20 Jahren geschrieben, das Buch ergänzt, ne? Die Güter der Menschen. Ja, richtig, richtig. Und da hat er gesagt, die Stellung der Wissenschaft immer viel von der Fundamentale interessiert. Da hat er gesagt, das ist moderne Lehrkräfte, der Zählerei der Steuerzahler, so sie kann nicht fallen lassen, die Wissenschaften zu finanzieren. Erkenntnis für freie Menschen, ja? Wegen zu einer analytischen Erkenntnistheorie. Ja, ich muss das vielleicht ein bisschen erläutern. Der Paul Feierabend, ja, ein Schüler von Popper, hat, und zwar jetzt eigentümlicherweise, als Ergebnis des ganzen Methodenzirkus, der war ja selber so einer gewesen. Er hat sich freigemacht davon, indem er eben die Unentscheidbarkeit dieser Methodenstreits bemerkt hat und gesagt hat, eben against method, also er greift das an, wie da gedacht wird, nur bei ihm ist es geworden zu dem nächsten Satz, und der heißt anything goes. Also das ist nicht die Rückkehr zu Leute, denkt an die Dinge, sagt nur über die Sachen Haltbares und fantasiert nicht methodisch rum, sondern der dreht den Spieß um und sagt, weil die Methoden nicht entscheidbar sind, ist eine Methode so gut und so schlecht wie die andere, und dann ist der Regeltanz der Hopi-Indianer auch so objektiv wie die Atomphysik. Und an der Sache, da muss man sagen, das ist kein rationeller Ausweg aus dem Widerspruch, sondern es ist einer ins noch spinöser. Okay. Er sagt, das ist nicht so objektiv, er sagt, das ist gleichwertig. Der Mensch ist frei und er wählt sich seine Erkenntnisse nicht selber. Und das ist nicht von der Wissenschaft vorschreiben. Und wenn er Wissenschaft wählt, dann wählt er lieber die physikalische Theorie, dann wählt man genauso gut eben den Ansatz der Opinioner, wenn er ist eben frei, sich auszuwählen, was er will. In dem Sinne ist er nicht bloß zu verstehen. Ja. Das ist ja unbestreitbar, dass der Mensch frei ist, jeden Blödsinn zu denken. Bloß, dass man den Unterschied von Blödsinn und einer haltbaren Einsicht darüber gleich einebnet, dass man sagt, der Mensch ist frei. Ich habe es vorhin gesagt, ich habe es selber bei Ihnen 3 Jahre lang keine Vorlesung gehört. Das ist ein großes Missverständnis. Also dann nochmal, wenn ich einen Satz höre wie meine Geschichte mit den Hopi-Indianern, ja, Regentanz, ist gleichwertig mit physikalischen Einsichten über die Wetterentstehung. Wenn jemand sagt, an der Stelle gleichwertig sei, was soll ich denn dann denken? Nein, er sagt, das ist gleichwertig. Haben Sie gehört? Die Hopi-Indianer als Vorbild und würde den Weltbild von den Hopi-Indianern lügen und würde seine Welt mit der Welt sich sehen und der andere ist frei, eine Methodologie-Theorie anzunehmen, die eben so über statistische Vorgänge sich definiert, und der dritte macht es über Simulation von Klimaforschung. Ja, ich kann eigentlich nicht sehen, wie meine Auffassung in dem bestritten würde. Nein, ich sage gar nicht, dass er Ihre Auffassung bestreitet, er geht bloß darüber hinaus, weil er auch sagt, die Stellung des Wissenschaftlers an sich angreift. Also, gerade auch was Sie gesagt haben, dass er die Johnson, ne? Das kann er auch machen. Ja, das greift er an und das ist eine schöne Polemik. Das kann man ja gelten lassen, das ist ja klar. Aber der Mensch kann frei, was er denken, was er will. Ja? Insofern ist er frei. Und nur wenn es darum geht, was ist denn das Zeug, dann ist doch die Berufung auf die Freiheit des Denkens total verfehlt. Ja, wenn es dann einen gibt, der es weiß und der es mir erzählen kann, dann haben doch die Gedanken deswegen Verbindlichkeit für mich, weil sie objektiv sind, weil sie stimmen. Da ist doch die Idee, das Lob der Freiheit fehlt am Platz an der Stelle, wenn es um Wissen geht. Das ist erscheinend, weil Wahrheit, wenn man die Differenz, es gibt die Wahrheit von der Gegenwart, es gibt die Wahrheit von der Oper, die andere Stiftung ist als Positivismus. Und sozusagen jede Wissenschaft kann sich nur, das ist ja schon dass eben verschiedene Traditionssysteme existieren, die auch ihre eigene philosophische Tradition haben. Und genau darauf hat den Feierabend abgehoben und hat noch hinzugefügt, dass man eben auch, wenn man will, kann man halt auch die Tradition der Opi-Indianer bilden. Ne? Und die Objektivität ist immer die Objektivität der Philosophie, die man sich halt nicht auswählt. Weil naja, das ist es. Da möchte ich eben sagen, der erklärt sich ja ganz ausdrücklich zu dem tautologischen Charakter und da höre ich jetzt dann die Kritiken hin. Wieso die tautologischen Charakter? Naja, wenn ich sage, das hängt halt immer an dem Weltbild, das ich habe. Wenn ich das Weltbild der Hopi habe, dann finde ich Tanzen richtig, wenn ich Regen machen will. Und wenn ich das Weltbild des westeuropäischen Nationalismus habe, dann ist es besser, ich kümmere mich darum, wie die Winde wehen und wo die und wo und welche Luftfeuchtigkeit herrscht. Ja, jetzt haben wir genau diesen Punkt, dass man am Schluss, ja, jetzt kriegen wir dann doch das Bekenntnis dazu, dass es den Streit um die Sachen gar nicht geben kann, weil sowieso alles bloß tautologischer Ausfluss von Weltbildern ist. Das habe ich gerade angegriffen. Das ist immer der Streit. Frieden geschlossen hat mit diesem ärgerlichen Faktor. Jetzt komme ich will ich drittens was probieren. Und auch das ist unvermeidlicherweise verdammt abstrakt. Nämlich, wenn Wissenschaftler ihren Streit, und die Debatten und das Streiten gibt es ja nach wie vor, aber halt nicht in diesen Formen, wenn die Wissenschaftler ihren Streit so führen, dann weisen sie dem, was sie treiben, den Theorien, die sie schaffen, einen Status zu. Dann sagen sie auf diese Weise auch, was sie von der Wissenschaft sich erwarten, was sie leisten soll. Wenn sie schon alles sagen, meine Theorie ist Ergebnis meiner methodischen Vorentscheidungen, manchmal ganz radikal, das Ergebnis meines Weltbilds, manchmal weniger radikal, das Ergebnis der bei uns üblichen, im Fach üblichen Techniken. Und ich beweise bloß, dass ich mich an die Techniken halten kann. Dann sage ich ja auch was über das, was dabei rauskommt. Ich sage, das ist ein geistliches Gebilde, das eine Ordnung in den Stoff bringt, von der ich gleich sage und weiß, die Ordnung der Sache, ihre Logik, kann ich nicht behaupten, herausgefunden zu haben. Es ist eine Logik für mich. Ganz, ganz interessanter Punkt. Die Wissenschaft erklärt den Nutzen ihrer Erläuterungen als einen für den Verstand, der sich die schmecken lässt. Nicht die Welt ist erklärt, sondern es ist eine Ordnung in sie gebracht. Warum? Damit wir den Eindruck haben, es ist eine Ordnung in sie gebracht. Orientierungswissenschaften, manche nennen sie richtig so. Das sind die einen. Die machen auch ausdrücklich diese Parole: verstehen, nicht erklären. Und verstehen, das ist, wenn man schon denkt, erstmal denkt man ja, naja, Gott, verstehen und erklären, ist das nicht ungefähr dasselbe? Denkt man sich, ja. Als wenn einer sagt, verstehen, nicht erklären, dann hört man, der meint jedenfalls, das ist nicht dasselbe. Und was meint er dann? Verstehen heißt, sich einfühlen in einen Zeitgeist, eine historische Lage, ein Lebensgefühl, eine Lebenssituation, sich hineinfühlen, damit man sich in ihm, je nachdem, aufgehoben fühlen kann. Wunderbare Argumente, ein transzendentales Obdach braucht der Mensch. Ja, seitdem Gott tot ist, braucht es ja irgendwelche andere transzendentalen Obdächer. Also da merkt man, diese Wissenschaften, die machen es sich gleich zum Anliegen, die geistige Versöhnung des Menschen mit seiner Welt zu betreiben, wo der Ausgangspunkt die Entfremdung zwischen beiden ist. Der versteht sie nicht, der beherrscht sie nicht, er ist in ihr herumgeworfen von Ereignissen, es passieren Sachen, die hat keiner bestellt. Und man soll aber doch den Eindruck haben, an einem sinnvollen Ganzen beteiligt zu sein. Also richtig, da merkt man, da ist der Zweck versöhnende Ideologiebildung. Dann gibt es die anderen Fächer. Die streben eine richtige Analogie zur Naturwissenschaft. Erforschen wir die Wirtschaft, ihren Gang, ihre Eigengesetzlichkeit. Erforschen wir die Außenpolitik und die Mächtekonstellation. Erforschen wir die menschliche Seele und wie sie funktioniert. Damit man die Eigengesetzlichkeit kennt und besser mit ihr umzugehen lernt. Ja, das ist Wissenschaft im Geiste des Wetterberichts. Ja, Wissen ist, wenn man weiß, was auf einen zukommt, dann kann man sich darauf einstellen. Diese Fächer, die haben mehr den Standpunkt, also sie wollen wissenschaftlich sein, die wollen Objektives rauskriegen und die messen sich auch in der Zuverlässigkeit und so weiter an den Naturwissenschaften. Bei denen ist es als erstes schon auffällig, dass sie überhaupt Eigengesetzlichkeiten von Feldern, von Bereichen menschlichen Tuns studieren, wo doch Menschen sich betätigen, die doch wissen, die doch einen Verstand haben, die doch Bewusstsein haben und die doch wissen, was sie tun. Wer also sagt, wenn wir in der Wirtschaft um Einkommen uns bemühen und alle strengen sich an und alle verdienen Geld und wollen immer mehr Geld verdienen und eines Tages geht es nicht mehr und keiner verdient mehr was. Krise. Vielleicht nicht keiner und viele können nichts mehr verdienen. Wir vermehren die Geldvermögen immer mehr und auf einmal werden sie weniger. Dann merkt man, dann reden die Leute von gesellschaftlichen Verhältnissen, die von den Mitgliedern der Gesellschaft nicht beherrscht werden. Jeder tut was mit vollem Bewusstsein und seinem Verstand. Jeder ist nicht blind in dem, wo es um ihn und seine eigene Sache geht. Aber aufs Ganze gesehen produzieren sie Ergebnisse, die keiner gewollt hat. Gesellschaftliche Verhältnisse, die offensichtlich sich der Kontrolle der Mitglieder entziehen. Das könnte man jetzt auf die Außenpolitik und wenn dann irgendwann ein Krieg rauskommt, übertragen. Das alles zeugt davon, dass die Menschen in Verhältnissen leben, die sie nicht beherrschen, sodass eigentlich diese Einsicht die Kritik dieser Verhältnisse ist. Solche Verhältnisse gehörten beseitigt, damit die Menschen wieder wieder die Herren ihrer Umstände werden. Im Verhältnis dazu ist der Gedanke, nähern wir uns diesen gesellschaftlichen Tatbeständen, wie wenn sie Natur wäre. Finden wir die Eigengesetzlichkeiten heraus, damit wir uns erfolgreicher an sie anpassen können. Ja, finden wir den natürlichen Zyklus von Aufschwung und Krise in der Wirtschaft heraus, damit die Politik Konjunkturpolitik machen kann. Ja, da bleibt die Unbeherrschtheit erhalten und auf der Basis der Eigengesetzlichkeit dieses merkwürdigen Daseinsbereichs, auf der Basis möchte man die Gesetzlichkeiten herausfinden, damit man sich ihnen erfolgreicher anpassen kann. Das ist so ein bisschen schlimmer. Die neoliberale Nachfinanzierer-Erzählerei liegt noch bloß dazu, die darfst du uns überschleiern. Das mag alles im Ergebnis auf falsche Auffassungen, Täuschungen rauslaufen, aber die Absicht ist nicht, ich mache jetzt mal eine Theorie zwecks Verschleierung. Keiner tut es. Jeder, der die falscheste Theorie wird nicht zwecks Verschleierung gemacht. Sondern die wird gemacht, um eine bessere, also das sind, die erklären, wie die Wirtschaft läuft, um Vorschläge für eine bessere Wirtschaftssteuerung zu erzielen. Und die Neoliberalen haben halt die Theorie, die Märkte regulieren sich am allerbesten selbst und wenn man die in Ruhe lässt und möglichst wenig staatliche Reglements aufbaut, dann sind die am effizientesten und das Wachstum und die allgemeine Entwicklung der Einkommen ist am besten. Also das ist die Behauptung. Die muss ja nicht stimmen. Aber der Gedanke ist nicht, ich sag mal einen Scheiß, damit die Welt drauf reinfällt. Ich wollte auch was woanders hin. Ich wollte sagen, die ganze Haltung zu diesen Lebensbereichen, von deren Unbeherrschtheit man ausgeht, ist ganz verkehrt. Weil wenn diese Gesellschaft nun mal so beieinander ist, dass die Gesetze sich hinter dem Rücken der Beteiligten durchsetzen, ohne deren Willen und Bewusstsein, obwohl sie mit Willen und Bewusstsein ihre Interessen verfolgen, passiert immer Zeug, und zwar mit Notwendigkeit, nicht durch Zufall, passiert immer wieder Zeug, das keiner wollte. Dann zeugt es davon, diese Gesellschaft ist verkehrt und nicht unser Wissen über sie ist noch unzureichend, denn wenn wir mehr wüssten, könnten wir uns besser anpassen. Im Ergebnis kommt die immer erfolgreichere Anpassung an die Eigengesetzlichkeit von Wirtschaft, von Außenpolitik, von Familie etc. ja auch nicht heraus. Die Gesellschaftswissenschaften produzieren ein Jahr ums andere Erläuterungen dessen, woraus bei der Familie ankommt, woraus beim Staatshaushalt ankommt und so weiter. Und immer mit Vorschlägen, wie das alles bestens zu beherrschen sei. Aber die Übel dann nicht weniger. Krisen bleiben nicht aus, Kriege bleiben nicht aus, Familientragödien bleiben nicht aus, das Scheitern der Kinder in der Schule bleibt nicht aus. Der Glaube, durch immer besseres Wissen um die Eigengesetzlichkeit, die Eigengesetzlichkeit besser steuern zu können, ist halt ein Irrtum. Und so zeigt sich, dass auch die Fächer, die erstmal antreten mit dem Ethos, sie wollen Wissen ermitteln. Technologien der besseren Gesellschaftssteuerung entwickeln. Dass die im Grunde auf eine verkappte Weise auch bloß das sind, was sie ablehnen zu sein. Nämlich wie die Kulturwissenschaften, Orientierungswissenschaften, sinngebende Ideologien. Im Grund ist dann auch die VWL und sind dann auch die Theorien der Innen- und Außenpolitik sinnstiftende Weltbilder. Denn zur Beherrschung, das ist ja kleiner Prüfstein dafür, zur Beherrschung dieser unbeherrschten Welt tragen sie ja offensichtlich nichts bei. Sinnwidrig das Geld an der falschen Stelle investiert würde, anstatt an der, wo es nützliche Ergebnisse bringt. Insofern ist es nicht so viel anders wie, wie das andere. Ja, man hat übrigens auch nach der Seite hin, man hat eine total konstruktive Vorstellung von dem, was Wirtschaft sei. Nämlich dann doch nicht einfach, worauf Sie immer hacken, Profit, Profit, sondern Wirtschaft sei die Versorgung der Menschen mit Einkommen und Lebensmitteln. Und an dem messen Sie die Krise und sagen, das unterbleibt hier. Ne? Grund, Fehlallokation der Ressourcen. So, das kann man total VWL-mäßig normal ausdrücken, und das kann man links und polemisch ausdrücken. Aber theoretisch gesehen ist es nicht so furchtbar weit voneinander entfernt. Das ist die gleiche autonomische Zirkel. Der eine kann reich, der andere kann man nutzen. Da kann ich jetzt nicht viel mit anfangen mit dem Zirkel. War da nicht die Meldung? Man kann das aus der Meldung für die Fessen. Das ist halt auf der einen Seite, wir reden da alle Wissenschaftler. Zu greifen versucht, dann ist alles tautologisch, weil dann hinten rauskommt, was man von ihr reinsteht. So verstehe ich. Insgesamt, ja. Also, ich versuche mal so zusammenzufassen in meinen Worten, was Sie eigentlich sagen wollen. Im Prinzip, Sie plädieren dafür, dass immer mehr um den Gegenstand gekämpft wird oder gestritten wird auf wissenschaftlicher Art und Weise. Und dass, wenn Theorien sich widersprechen, dann trotzdem noch weiter gekämpft wird. Ich kenne den wissenschaftlichen Diskurs von den verschiedenen Sachen nicht, aber wenn sich Theorien widersprechen und dann irgendwann nicht mehr weiterkommen und der menschliche Geist dazu wirklich fähig ist, weiterzumachen, ist es dann überhaupt einerseits möglich, weiterzukämpfen? Und zweitens, wenn man Theorien hat, die sich widersprechen, ist es dann nicht auch eine logische Schlussfolgerung zu erkennen, ja, ich habe keine allgemeingültige Theorie, sondern sie hat da ihre Grenzen mit Anlage und Umwelt, die Diskussion haben. Da gibt es ja tausende Experimente, die das eine und das andere beweisen. Und dann einfach mal zu sagen, gut, in dem Fall greift das, in dem Fall greift das, in dem Fall kann ich gut mit beiden Theorien erklären. Und die Schlussfolgerung, das geht vielleicht ein bisschen wieder harmonisiert in der. Was ist dann wirklich das, was ich anwenden kann, ist pragmatisch. Weil ich denke, das ist auch immer ein wichtiger Punkt. Also einerseits kann man die Wahrheit wirklich finden, wenn sie tatsächlich da ist. Und zweitens muss ein Streit wirklich immer weitergeführt werden. Also mir kommt das Bild, wenn ich an die Erde reisen will, dann streite ich ja, gehe ich mit der Bahn, mit dem Auto oder zu Fuß. Irgendwann komme ich an den Ozean und komme nicht mehr rein. Also, dann muss ich wieder eine andere Theorie nehmen. Das ist ja genauso wie mit Anlage und einem Verhalten. Ich komme mit der Anlage so weit, mit dem Verhalten so weit. Manchmal geht weiter. Also ich habe jetzt verschiedene Sachen aufgeworfen, aber... Wir müssen den Dialog noch ein bisschen fortsetzen, damit ich präzisere Vorstellungen kriege, worauf es wirklich ankommt. Ich mache ein paar Angebote. Ja. Das erste, ja, wenn Theorien miteinander streiten und die nicht mehr weiterkommen, muss man denn den Streit unbedingt fortsetzen? Da kann man sagen, muss man überhaupt nicht. Wenn ich sage, du bist sowieso ein Blödmann, mir ist wurscht, was du denkst, dann brauche ich mich nicht mehr weiter mit befassen. Dann drehe ich mich irgendwie weg. Wenn es mir darauf ankommt, dass ich den für meine Sicht kriege, kann ich nicht so vertrauen. Dann muss ich finden, was an seiner oder an meiner Sicht gerecht ist. Denn davon gehe ich sicher aus. Wir können nicht beide in gleicher Hinsicht, im gleichen Grad recht haben. Wenn man das Gegenteil behauptet. So weit, so gut. Ja? Das ist mal der erste Anlauf. Der zweite Anlauf mit dem Beispiel mit Anlage und Umwelt. Es ist vielleicht unter uns sowieso noch ein... Man zitiert es so, ja, Anlage, Umwelt. Der Hammer ist, dass es beides Theorien sind, die sich mit dem Scheitern oder Erfolg in der Schule befassen. Dass das Scheitern oder Erfolg in der Schule weder von Anlage noch von Umwelt kommen, sondern von der Schule. Nämlich von einem Schulsystem, das halt selektiert und das halt seine Versager produziert. Dass also Anlage und Umwelt sowieso Theorien der Erklärung von Schulversagen sind, die beide den wirklichen Grund des Schulversagens überhaupt nicht ins Auge fassen, sondern ihn am Schüler suchen mit entweder dem, was in ihm drinsteckt von Geburt, oder mit dem, was er als Individuum von seiner sozialen Umwelt mit in die Schule bringt. Das ist erstmal wichtig. Es sind ja zwei verkehrte Theorien. Sie sind beide ja welche, die schon mit der Rechtfertigung, oder meinetwegen, beim Nichtgelingen der Rechtfertigung haben wir, das ist dann, was als Kritik gilt, oder der Kritik der Schulergebnisse, operiert oder auf die Ziele, ohne dabei den wirklichen Grund, warum die Schule immer einen gewissen Prozentsatz von Versagern hervorbringt, überhaupt ins Auge zu fassen. Das ist das Zweite. Das Dritte ist jetzt, wenn ich den Hauptgrund rauslasse, also entschlossen bin, eine Korrelation zu erzeugen, Schulerfolg, Begabung, hast als erstes Problem, davon hat vor 4 Wochen, waren es 4 Wochen, der Frechfüßen aus Bremen hier geredet. Hast als erstes Problem, woher weiß man eigentlich, wie groß die Begabung ist? In der Regel von den Leistungen. Wo sie sich zeigt. Das ist theoretisch gesehen schon wieder eine grandiose Tautologie. Wenn einer wenig schlechten Schulerfolg hat, dann beweist der schlechte Schulerfolg, wie schlecht die Gene sind, mit denen der anrückt. Woher weiß ich es? Schließlich, ich sehe ja den Schulerfolg. Das Problem dieser Tautologie spüren die Theoretiker schon. Deswegen entwickeln sie jetzt Zeug. Aber auf der Basis, dass sie die Tautologie haltbar machen wollen, sagen sie, wir bräuchten einen Weg, wie man der Begabung habhaft wird. Ohne, dass wir gleich auf den Schulerfolg zurückgreifen müssen, denn dann wird es tautologisch. Dann sagen sie, wie kann man eigentlich Begabung feststellen, ohne dass man schon Gelerntes reinbringt. Na, jetzt haben wir die ganze Geschichte mit den Intelligenztests, mit der Zwillingsforschung. Ja, Eineichel-Zwillinge sind die Lieblinge der Begabungstheoretiker. Warum? Weil die Gene sind gleich. Und dann steckst du den einen in einem Professorenhaushalt und den anderen steckst du in einem Slum. Und dann schaust du nach 20 Jahren, was rauskommt. Und dann merkt man, das sind Bedürfnisse, die entstehen überhaupt bloß wegen dem verkehrten Ausgangspunkt, ist ja klar. Das Zweite ist, die Bedürfnisse, die da entstehen, werden ihren Widerspruch, also werden ihren theoretischen Mangel nicht los. Alle Intelligenztests leiden daran, dass sie natürlich dann doch wieder Gelerntes abfragen. das dann doch, und dann ist es nicht die Deutschkenntnisse, aber die Dreiecke und die Vierecke gut zueinander sortieren können oder einen Umfang von Wortschatz haben und so weiter. Es sind dann doch wieder Geschichten, die man eben gelernt hat. Das Bedürfnis der Begabung habhaft zu werden, weil es eine ideologische Konstruktion ist, das ist der Fehler. Und der kann nur noch durch irgendwelche weiteren unhaltbaren Geschichten befriedigt werden. Deshalb gehe ich zur Umweltseite. Da kann man sagen, der Umweltgedanke hat natürlich eine totale Plausibilität für sich. Die Zwillingsforschung leistet ja auch das. Die bringt ja nicht immer hervor, dass die beiden Zwillinge, die einen ganz verschiedenen Lebenslauf haben, dann hinterher gleich blöd sind oder umgekehrt gleich intelligent. Sondern natürlich bringt er genauso hervor, die sind ziemlich ungleich, je nachdem, wie sie aufgewachsen sind. Also kann die andere Theorie auch wieder Honig saugen aus der Zwillingsforschung. Wieder mit dem falschen Gedanken, der Mensch ist, was seine Umwelt aus ihm macht, ohne dass erstens die Schule mit ihrem Zweck und zweitens das Individuum mit seinem Willen ins Auge gefasst wird. Es gibt doch auch Kinder, die sagen, ich bin zwar intelligent und ich bin in bester Umgebung aufgewachsen, aber ich will einfach nicht. Also man muss auch da noch sehen, dass da noch was ganz anderes mit drin steht. So, das war jetzt zu dem Thema, manches erklärt die eine Theorie, manches erklärt die andere Theorie. Und jetzt das Dritte, die Ausweitung zu dem Gesamtgedanken. Ich umquere die Welt, ich umkreise die Welt und mit dem Auto komme ich auf Festland voran, aber dann kommt der Ozean, dann brauche ich ein Schiff. Es ist vielleicht selber eine heikle Vorstellung von Theorien, dass man sagt, ich greife zu Theorien, je nachdem, wo ich sie brauchen kann. Denke ich an die Erklärung einer Sache, dann erkläre ich die Sache, meinetwegen das Geld. Da greife ich nicht zu Theorien, zu der Theorie oder jener Theorie, sondern ich erkläre das Geld. Natürlich greifen im Sinn von, es haben vor mir auch schon Leute über das Geld nachgedacht, ich suche, was es da gibt. Ich verstehe die Argumente und wenn ich sie verstanden habe, dann ist das die Erklärung der Sache. Der Gedanke, heute greife ich zur Mikroökonomie, weil heute nützt mir die und morgen greife ich zur Makro, weil morgen nützt mir die andere. Da ist ja selber das Erklären schon wie ein Ich habe einen Zweck und für den schuster ich mir die Welt zurecht. Und dafür taugt mal das eine, mal das andere. Aber als wenn ich denke, ich erkläre mir was, da kann ich nicht gut sagen und dann komme ich an den Ozean und dann nehme ich was anderes, das fährt da besser. Ja, ich mag es auch nur wegen blöd, also ich finde es soll keine Veralterung sein. Sonst, es soll zeigen, man kann, Theorien sind nicht was. Was man sich in Werkzeuge für einen gegebenen Zweck sucht und dann nimmt man die, die am besten passt. Sondern die Theorie ist die Erklärung der Sache. Die muss man mal machen, dann hat man sie erklärt. Aber da kann man nicht sagen, und dann greife ich zu dieser oder greife ich zu einer anderen. Oder überhaupt der ganze Gedanke des Greifens ist unpassend, wenn ich ans Erklären denke. Ich weiß nicht, ob das wenigstens eine Vorstellung bietet, von wie ich argumentieren will. Ich habe mal Pulver verschossen. Ich kann heute nichts mehr nachlegen. Machen wir Schluss. 10 Minuten. 10 Minuten